Zum 22. Jahrestag der Veröffentlichung des unvergänglichen klassischen Werkes von Genossin Kim Jong-il, Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, stellte jüngst das brasilianische Sozialideologie-Studienzentrum mit seinem Foto einen Sonderbeitrag ins Internet. Im Beitrag mit dem Titel »Der 22. Jahrestag der Veröffentlichung des Werkes »Der Sozialismus ist eine Wissenschaft« wurde betont, dieses Werk, das am 1. November 1994 veröffentlicht worden sei, bestätige die Wissenschaftlichkeit, Wahrheit und Überlegenheit des Sozialismus. Die fortschrittlichen Menschen halten heute das Werk vom Staatsführer Kim Jong-il für eine feste Richtschnur und kämpfen im Weltmaßstab für den Sieg des Sozialismus.